Systemstreit war eine sicher der spannendsten Figuren der Wiener Aufklärung, obwohl es derer viele gab. Die Zeit, in der er aufgewachsen ist, beziehungsweise in der politisiert wurde, war dementsprechend sehr instabil, was jetzt die politischen Verhältnisse betrifft. Wir haben einerseits unter Kaiser Josef II. Einen Drang nach Modernisierung gehabt, der dazu geführt hat, dass viele Leute, die an sich eher vorher ausgeschlossen waren aus den politischen Entscheidungsprozessen, plötzlich mitmachen durften, wenngleich auch nur als kleine Beamte beziehungsweise auf nicht allzu wichtigen Posten. Aber trotzdem hat das die Zeit geprägt und wir haben einen ziemlichen Einfluss der Ideen der Aufklärung in Wien gehabt, so zwischen 1780 und 1790. Und in dieser Zeit ist Hebenstreit, der auch ein sehr bewegtes Leben hatte, eigentlich hat er Philosophie studiert, sein Vater war Professor in Prag, er selbst hat dann irgendwie aus dem akademischen Leben doch ausbrechen wollen, ging zur Armee, ein bisschen so wie Barry Lyndon, hat dann desertiert, wollte nach Amerika, wo gerade auch eine Revolution war, eine ganz wichtige für viele europäische Aufklärer und Aufklärerinnen, und hat es aber nicht geschafft. Und nach vielen Umwegen und Abenteuern kam er nach Wien, wurde hier so eine Art Polizeioffizier, also Platzhauptmann hieß das damals, es gab noch keine Polizei in dem Sinn, und hat sich da, wenn man so will, demokratischen Kreisen angeschlossen. Und in diesen hat er eher zum radikalen Flügel gehört, der so ganz nach Rousseau und anderen eher sozialen Aufklärern, die das Eigentum als schlimmstes Übel anprangerte. Als dann der Kaiser Josef starb und sein Bruder Leopold II. Auch ziemlich bald starb, der auch eher ein Reformer war, und der Sohn vom Leopold, der Kaiser Franz, an die Macht kam, kam auch wieder die katholische Kirche und der alte Adel zurück, quasi auf die sich der neue Kaiser stützte, und das ganze Aufklärungswerk, bis auf ein paar praktische Aspekte, wurde von ihm mehr oder minder aufgelöst, die Leute in Pension geschickt. Das haben sie sich teilweise nicht gefallen lassen, und daraufhin gab es eine Repression, der auch der Hebenstreit zu Opfer fiel. Du hast jetzt diesen Zeitraum zwischen 1780 und 1790 angesprochen. Das ist ja die Zeit, wo sich die Französische Revolution dann anbahnt. 1789 haben sich die Ereignisse in Frankreich überschlagen. Das war der Startschuss der Französischen Revolution. Ein Ereignis, das ja auf ganz Europa eine Ausstrahlung hatte und auch ganz vielfältige und widersprüchliche Auswirkungen hatte. Die Französische Revolution ist ja selber ein widersprüchliches Ereignis mit höchst unterschiedlichen Akteuren gewesen. Also wir kennen alle den Konflikt innerhalb des französischen Nationalkonvents zwischen Girondisten und Bergpartei. Wie hat denn Franz Hebenstreit die Französische Revolution in Österreich wahrgenommen? Also was hat dieses Ereignis für ihn bedeutet? Also im Gegenteil dazu, was man dann später immer wieder glaubt, kam zumindest in Wien, aber nicht nur, eigentlich in vielen Städten der Habsburger Monarchie, die Französische Revolution ganz gut an. Also Hebenstreit war keine Ausnahme. Gerade diese vielen Beamten und auch das Bürgertum generell, Teile des Adels, sozusagen, wenn man so will, der liberalere Teil, hat ähnlich gedacht wie ihre Pendants in Frankreich. Die Französische Revolution hatte nicht begonnen als republikanische Idee, sondern als konstitutionelle Monarchie, und viele dieser Leute wollten sowas Ähnliches auch in Österreich haben. Und Leopold II., der quasi Bruder von Marie Antoinette, so wie sein anderer Bruder Kaiser Josef, war, solange in Frankreich dieser Zustand geherrscht hat, auch irgendwie positiv eingestellt, auch wenn er offiziell mit Frankreich Krieg geführt hat. Aber das waren wiederum ganz andere Ansätze, also der Politik. Aber es wurde in Wien, so wie in Frankreich, quasi gezwungenermaßen durch die Nationalversammlung, in Wien wurde vom Kaiser, also wurden einige Leute beauftragt, eine Verfassung zu entwerfen. Ja. Wie gesagt, und nach seinem Tod 1792, nach dem Tod von Kaiser Leopold, fiel das natürlich alles ins Wasser. Da war ja auch schon Ludwig der 16. geköpft, und die ganzen Monarchen, auch liberalere, wenn man so will, Europas, haben sich allesamt gegen die nun Französische Republik quasi mobilisiert. Was den Hebenstreit betrifft, der war weiterhin Anhänger der Französischen Revolution, war auch einer der wenigen Republikaner in diesen Kreisen, also der für die Abschaffung der Monarchie war. Viele seiner Freunde und Weggefährten waren dies nicht. Die wollten, wie gesagt, ein bisschen ein englisches Vorbild. So wie in England der Monarch herrscht, so wollten das die hier auch. Und die Monarchen selbst, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Unvereinbarkeit zumindest zwischen Modernisierung und auch ziemlich absolutistisch denkenden Monarchen, selbst wenn sie Reformen wollten, klar wurde. Also da wusste man, das geht halt nicht wie in England, wo das Parlament doch das letzte Wort schon damals hatte. Zumindest theoretisch. Also es gab auch Epochen in Großbritannien, wo das im 19. Jahrhundert, wo das ein bisschen auch nicht so funktioniert hat. Also die meisten wollten eine Verfassung, wie sie kurz in Frankreich geherrscht hat, wollten einen Rechtszustand wie in England, und die Monarchen selbst wollten bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ein Land regieren, das so modern und von vielen Schichten, vor allem von den Besitzenden, auch von den neuen besitzenden Schichten, den Bürgerlichen mitgetragen wird, so wie in England, ja. Also Franz Hebenstreit ist Anhänger der Französischen Revolution gewesen. Er ist republikanisch-revolutionärer Intellektueller gewesen. Und jetzt gibt es ja in diesem Zusammenhang ein interessantes Detail, weil er ist ja im Jahr 1791 den Freimaurern beigetreten. Die Freimaurer sind natürlich sagenumwoben. Vielen ist vielleicht gar nicht so wirklich bekannt, was die Freimaurer tatsächlich gemacht haben, jenseits dieser Sagen, die sich um sie weben, und was die Freimaurer wollten. Dazu kommt noch, dass die Wiener Freimaurer doch auch aus einem ganz besonderen Umfeld bestanden. In was für ein Umfeld hat sich Franz Hebenstreit damals hineinbegeben? Ja, also ob es 1791 wurde oder schon nicht früher, ist nicht ganz geklärt. Viele Unterlagen sind ja verschwunden teilweise, oder man war sehr diskret. Diese Assoziation, die seit den 1750er Jahren quasi mehr oder minder in Österreich existiert hat, ich meine, es gab keine einheitliche Form, es gab ganz viele Gruppierungen, die ganz verschiedene Interessen hatten. Manche von denen waren halt sehr esoterisch und mystisch unterwegs. Aber eine Gruppe, eine ganz wichtige, rund um eben halt eher akademisch gebildeten Leuten, wollten daraus eine Art Akademie der Wissenschaften machen. Ähnlich wie in Paris die Neuen Schwestern, also die Enzyklopädisten, also Les Neuf Sœurs, das war eine Loge in Paris, wo sehr viele Enzyklopädistenmitglieder waren. Und man war halt Anhänger der Aufklärung, was heißt Anhänger der Wissenschaft. Man lehnte den sogenannten Aberglauben ab, also die Religion, im Sinne von, dass der die Gesellschaft zu sehr beeinflusst, also dieser Aberglaube, und die Leute verblödet, und war dafür, quasi da ganz neue Standards einzuführen. Und um das alles machen zu können, musste man sich auch mit Sachen auseinandersetzen, die ja eine Zeit lang streng verboten waren, eben halt durch die Kirche, die gerade in Österreich, aber auch in Frankreich, aber gerade in Österreich sehr, sehr mächtig war, als quasi katholisches Zentralland, ja, also der Kaiser der römisch-deutschen Nation war ja gleichzeitig der Schirmherr der katholischen Kirche. Das heißt, in Wien war man da eigentlich eher bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr streng, aber gleichzeitig auch nicht. Und vor allem Josef hat da sehr viel geändert und hat diese Entwicklung sehr gefördert. Er war selbst nie Mitglied, aber sehr viele seiner Berater waren es. Beziehungsweise sein Vater war es auch schon, ja, einer der Ersten. Und es war so eine Art Sammelbecken, um quasi diskret und unter Schutz, unter einem gewissen Schutz, hier Ideen zu besprechen, die an sich noch offiziell verboten und verfolgt waren. Also es gab ja noch in manchen europäischen Ländern eine ziemlich brutale Inquisition, so wie in Spanien oder in Teilen von Italien, die genau das verfolgt hat. Und natürlich auch schon seit einem gewissen, ich glaube seit den 30er Jahren, 1730er Jahren, galt Exkommunikation bei der Mitgliedschaft. Das heißt, man musste sehr diskret handeln, traf dort aber auf Menschen, mit denen man die neuen Ideen teilen konnte. Und es gab in dem Sinne einen gewissen Austausch auch mit anderen Ländern, weil es ja quasi immer Gründungen von außen waren, wenn man so will. Also es konnte damals nicht jemand von sich, also es gab es natürlich auch, aber behaupten, ich bin jetzt Freibauer und ich mache das jetzt hier in Wien, sondern es waren quasi welche, die nach Wien gezogen sind, aus Frankreich oder aus Deutschland, und das hier gegründet haben, oder aus den Niederlanden in dem Fall. Und somit gab es auch immer Kontakte und Möglichkeiten hier, was weiß ich, die Ideen, die da diskutiert wurden, gleich zu rezipieren. Es gab auch Publikationen, also eben halt noch in den 80er Jahren gab es Zeitschriften, wo auch recht oft diskutiert werden konnte, wo die Zensur nicht so, also unter Joseph, wo ja diese Ideen gefördert wurden der Aufklärung, aber man wollte noch nicht, dass das zu sehr die Leute mitkriegen, was da alles möglich sein kann. Und diese Zeitschrift, die von den Freimaurern herausgegeben wurde und nur für Mitglieder gedacht war, die wurde ein bisschen von, weil sie halt nur für ein paar hundert Menschen zugänglich war, wurde von dieser Zensur ein bisschen befreit, ja, weil man gesagt, okay, das lesen eh nur sehr ausgewählte Leute und die sollen das auch. Das heißt, das war quasi ein Ort, wo man Ideen besprechen konnte. 1791 hat sich schon einiges geändert gehabt diesbezüglich. Also die große Zeit der Reform war vorbei. Man sah durch die Kriege mit Frankreich und so weiter, die auch die Idee der Aufklärung gefährdet, weil sich immer mehr quasi Staatschefs in Europa gegen diese stellten oder gestellt hatten und auch diese Assoziationen verboten haben bzw. verfolgt haben, so wie es dann auch in Österreich passiert ist. Was vielleicht noch hinzuzufügen ist, was die Französische Revolution betrifft, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also solange die Französische Revolution noch Ludwig XVI. An ihrer Spitze hatte, also solange es noch eine konstitutionelle Monarchie offiziell war, waren die Publikationen aus Frankreich, gerade in Wien, nicht wirklich verboten. Also man hat in den Kreisen vom Hebenstreit, also Freunde von ihm, hatten zum Beispiel gemeinsam, weil es ja ein bisschen teurer wahrscheinlich war und kompliziert, den Moniteur Universel, das war die staatliche Zeitschrift in Frankreich, wenn man so will, das offizielle Staatsblatt der Französischen Revolution, wenn man so will, ganz offen abonniert und haben das halt quasi, haben sich getroffen und haben das sich gegenseitig vorgelesen. Das heißt, die Französische Revolution und auch die Ideen der Aufklärungen waren in Wien sehr präsent. Es gab einen sehr starken Austausch. Es war nicht irgendwie etwas Entferntes, was man rezipierte, sondern auch etwas sehr Nahes. Und wie gesagt, Hebenstreit war da mittendrin. Ja. Dann hat er sozusagen als Republikaner und im Austausch mit den Freimaurern als Freimaurer ganz eigene Gedanken entwickelt. Er gilt ja als Sozialutopist und sein Freund Andreas Riedel hat ihn einen Kommunisten genannt. Man sagt ja, dass die Bezeichnung als Kommunist da zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum so gefallen ist. Was hat Hebenstreit denn zu einem Sozialutopisten und Kommunisten gemacht? Also was hat er da in diesem sozialrevolutionären Sinne für Gedanken entwickelt? Also wie ich schon vorhin sagte, er gehörte zu jenen, ein bisschen wie dann in Frankreich zur gleichen Zeit Babeuf, die das Eigentum anprangerten als Grundübel und somit also quasi das alles der Gemeinschaft gehört, anstrebten, als keinen Besitz in dem Sinne mehr gibt. Der Hebenstreit hat hierfür neben anderen Publikationen, also wie gesagt, es war in Wien eine sehr rege Publikationswelt, wenn man so will. Es gab viele Verlage, es gab viele Autoren, es gab sehr diverse, also Schriften, Zeitschriften etc. Und er hat, solange es noch ging, solange die Zensur noch nicht solche Schriften verfolgt hat, hat er auch publiziert in den letzten zwei Lebensjahren, also wo schon alles ein bisschen enger wurde, hat er ein 500 Verse langes episches Werk auf Latein herausgegeben, wo er halt quasi die ideale Gesellschaft beschwört, im wahrsten Sinn des Wortes. Die Welt der Menschen übersetzt, hieß das Ganze. Und wo er halt so ein bisschen wie Rousseau den edlen Wilden, die ja keinen Besitz kennen, irgendwo in Amerika oder in Ozeanien besingt, wo ganz klar gesagt wird, eben Eigentum erzeugt Neid und Neid erzeugt Krieg und deswegen sei der nächste zivilisatorische Schritt Abschaffung des Eigentums. Und das war unter seinen Freunden, die, also ich meine, das war alles eine sehr bürgerliche Gesellschaft, in der da verkehrte, also diese Beamten, war jetzt nicht sehr populär. Ja? Also man hat ja quasi für Recht auf Eigentum gekämpft, mehr oder minder, also dass das Eigentum geschützt wird und nicht mehr der Willkür des Adels oder des Staats ausgesetzt ist, also des absolutistischen Kaisers, sondern dass man sich bereichern darf, auch wenn man jetzt nicht reich geboren wurde. Das war so ein bisschen das Ziel einerseits. Das heißt, viele haben diese Ansätze vom Hebenstreit, viele seiner Freunde abgelehnt, aber der Riedel, Andreas Riedel, quasi einer der wichtigeren, also ein Mathematiker in Wien, der den Kaiser, der alle unterdrücken sollte, als Kind, als Mathematiklehrer quasi gedient hat, also auch da größeren Einblick bei den Habsburgern hatte, der war halt früh pensioniert worden und abgesägt worden und der auch quasi diese Verfassung mitentwickelt hatte für also noch ein paar Jahre zuvor für Österreich, also für die österreichischen Lande, der hat halt seinen Salon gehabt, wo der Hebenstreit immer daherkam und sein Gedicht vorgetragen hat. Und der war halt an sich dann schon sehr begeistert. Aber viele haben das auch kritisiert, haben gemeint, das ist absurd, was der da behauptet und so weiter und so fort. Aber das waren Salongespräche und der Landesverrat, den der Hebenstreit angeklagt wurde, hat nichts mit all dem zu tun gehabt. Im Grunde war es so, dass da zwei Strategien aufeinander geprallt sind, die halt ihm und also ihm das Leben gekostet haben und vielen anderen jahrzehntelange Kerkerhaft oder solange sie es überlebt haben oder Exil eingebracht haben. Nämlich einerseits diese Gruppe um den Riedel und andere, Österreich war damals im Krieg mit Frankreich, haben den Plan entworfen, so zu tun, als gäbe es in Wien eine riesige revolutionäre Bewegung und das Einzige, was die Habsburger retten könnte, wäre ein sofortiger Friedensschluss mit Frankreich, um sozusagen für die innere Ruhe zu sorgen und sofort das Einführen von Reformen durchzusetzen. Also das war so irgendwie die Idee und deswegen haben sie so getan, als wären sie an der Spitze einer riesigen Gruppe von Revolutionären, haben halt irgendwie ganz verzweifelt, also verzweifelt in Anführungszeichen, Emissäre nach Paris geschickt und nach Polen. Also man darf nicht vergessen, damals in Polen gab es auch gerade eine Revolution. Und Hebenstreit, der ehemalige oder noch Offizier war, hat so eine Art Kriegsmaschine erfunden, die eigentlich eher so ein Bluff war, also so eine Art Ben-Hur-Pferde-Gespann, so Gladiatoren-Reitings mit irgendwelchen, also etwas total Lächerliches. Aber es hat sehr pompös gewirkt. Und das war die Idee, so das einzusetzen, diese Angst zu verbreiten. Andere, und die Strategie des Staates war, okay, wir haben jetzt einige Schlachten gegen die Franzosen verloren, wir brauchen Verräter, wir brauchen innere Feinde, die unser Land quasi geschwächt haben von innen. Und dann haben sich diese zwei Strategien getroffen und natürlich der Stärkere war in Wien der Staat und es wurden innerhalb von ein paar Tagen alle, also im Sommer 1794, in Wien, aber auch in Budapest und in anderen Provinzstädten und, Dutzende Menschen verhaftet. Also jeder, der auch nur ansatzweise beschuldigt werden konnte, wurde da eingesperrt. Der Kaiser wollte alle hinrichten lassen als Verräter. Da haben ihn seine Juristen, die noch quasi da irgendwie von der alten josephinischen Schule waren, also irgendwie das Recht als doch sehr wichtiges Element, um die Stabilität des Staates zu garantieren sahen, haben gesagt, dass das nicht ginge, weil der Kaiser Josef ja die Todesstrafe abgeschafft hat und wenn man jetzt alle hinrichtet, dann bricht man ja das eigene Recht und das animiert ja eher zum Aufruhr oder zur Beliebigkeit und das führt ja nur noch zum Chaos. Also die einzigen, die hingerichtet werden konnten, waren halt Angehörige des Militärs, da gab es noch die Todesstrafe, aber sonst Zivilisten, das ging nicht und die meisten waren ja Zivilisten, das heißt, die wurden die waren ja alle so um die 40, 50 Jahre alt und teilweise zu 60 Jahren Kerkerhaft verurteilt. Das heißt, es war quasi ein Todesurteil. Und Hebenstreit als Offizier wurde gehängt. Und zwar am 8. Jänner 1795 in Wien. Der Staat war noch immer überzeugt, oder die verantwortlichen Polizeidirektoren und Sicherheitschefs waren noch immer überzeugt. Und auch der Kaiser selbst, der sehr paranoid war, dass da, wenn der gehängt wird, ein riesiger Aufruhr sein wird. Deswegen wurde eine ganze Armee in Wien zusammengezogen, um quasi diesen Galgen zu schützen. Es wurden irrsinnig viele Trommler, also Tambure um den Galgen gestellt, also ich glaube an die 1000, damit, wenn der Hebenstreit seine Rede anheben sollte, die zum Trommeln beginnen, damit man ihn nicht mehr hört. Es gab einen bekannten Zeugen dieser Hinrichtung, der gerade zufälligerweise in Wien war und einen Brief an einen Freund geschrieben hat, damals nämlich Beethoven. Der war ein ganz junger Mann und war gerade in Wien und war natürlich, also hat das alles beobachtet und war natürlich entsetzt, weil er auch eher ein Anhänger der Aufklärung war und auch der Französischen Revolution. Und hat aber gemeint, damals der berühmte Spruch in diesem Brief an einen Freund war, naja, solange die Wiener genug Bier und Würsteln haben, gibt es hier keine Revolution. Also es gab keinen Aufstand. Es gab zwar 100.000 Schaulustige, die sich dort versammelt haben und die Hinrichtung sehen wollten, weil es war die erste Hinrichtung seit 10 Jahren. Also musste man ja dabei sein. Also ganz Wien war dort, aber es gab keinen Aufruhr. Soweit quasi die verschiedenen Pläne der Anhänger der Aufklärung und der Unterdrücker, wenn man so will. Ja. Jetzt sind wir sozusagen angekommen beim Ende des Lebens von Franz Hebenstreit. Da wäre auch interessant, wie ja sozusagen das Wirken von Hebenstreit vielleicht auch gewirkt hat über seinen Tod hinaus. Also inwiefern sind denn Gedanken von ihm aufgegriffen worden? Inwiefern ist er denn auch im Gedächtnis sozusagen der Aufklärer, der Republikaner, der Revolutionäre geblieben? Dazu kommt ja auch noch, das habe ich gesehen sozusagen im Vorfeld, dass sein Kopf ja sozusagen eingelegt wurde und ausgestellt wurde. Was gibt es denn dazu zu sagen? Also in Österreich war es dann so, dass infolge mehr oder minder 70 Jahre lang die neue Absolutismus eingeführt wurde, und also bis in die 1860er Jahre, und alle quasi Bestrebungen, liberalen Bestrebungen unterdrückt wurden. Und um diesen inneren Feind der katholischen allmächtigen Habsburger Monarchie also wirklich bedrohlich zu gestalten, wurden halt Gruppen wie die Freimaurer oder andere Anhänger der Aufklärung nicht nur verboten, sondern auch verteufelt. Also es gab dann irrsinnig viele Publikationen zu deren internationalen Verschwörungen und. Und diese ganzen, wenn man so will, Märchen sind damals in die Welt gesetzt worden, in dieser Propaganda, die dann aber auch in ganz Europa gegriffen hat. Das war nicht nur in Österreich, also spätestens dann mit dem Ende Napoleons, wo dann wieder in ganz Europa nach dem Wiener Kongress so die alte Ordnung eingeführt wurde, mehr oder minder setzte das vor allem in den katholischen Ländern wieder an. Und die Urteile gegen die Jakobiner in Wien, die sogenannten Jakobiner, also schon einmal der Begriff, weil die Jakobiner haben ja den König von Frankreich geköpft, also das waren die Bösen, auch wenn jetzt in Wien all diese Leute vielleicht, also in dem Sinn, wie wir, was wir unter Jakobiner dann historisch verstehen, also Robespierre und so weiter, also hatten eigentlich weniger damit zu tun, sondern waren eher, gehörten eher zum weniger extremen Flügel, fühlten sie sich eher verbunden der Französischen Revolution. Also all diese, also Jakobiner, Freimaurer, das waren alles dann Schimpfworte über viele Jahrzehnte, und alle ihre Anhänger wurden verteufelt, wurden als Bösewichte und was auch immer dargestellt. Und das hat ganz gut funktioniert. Also viele dieser Märchen kursieren ja heute noch, wurden nicht unbedingt nur von den Nazis aufgegriffen, die ja auch da eine große Angst geschürt haben, also dass es da schlimme Kräfte gäbe. Natürlich, das Element des Antisemitismus war auch sehr, sehr verbreitet dann schon. Also viele Anhänger der Aufklärung in Wien haben sympathisiert mit einer Öffnung, also quasi mit einer Gleichstellung einer rechtlichen aller religiösen Gruppierungen in der Monarchie, so wie es ja auch in Frankreich dann während der Revolution passiert ist oder auch später unter Napoleon. Das heißt, alles was als positiv betrachtet wurde von der Aufklärung, wurde dann als negativ verteufelt. Alle, die das unterstützt haben oder unterstützt wurden, wurden als Teufelskerle dargestellt, also im negativen Sinn als Teufel dargestellt. Und dementsprechend auch wurde Geschichte geschrieben. Der Kopf vom Hebenstreit ist dann irgendwie nach der Hinrichtung im Polizeiarchiv gelandet. Dieses wurde dann von einem Privaten aufgekauft, irgendwann vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich in den 90er Jahren, also des 20. Jahrhunderts. Und der hat dann in Wien ein Kriminalmuseum eröffnet, wo er diesen Kopf ausgestellt hat. Also, wenn man so will, war der erste rezitierte Republikaner Österreichs während der Republik Österreich im Kriminalmuseum ausgestellt. Und ich habe das ja nicht gewusst. Also, ich bin auf die Geschichte auch gestoßen. Also mich hat es immer schon fasziniert, diese Zeit, auch diese vergessenen Autoren und Autorinnen der Wiener Aufklärung. Aber als ich dann mal mir dieses Kriminalmuseum angeschaut habe für eine Recherche und diesen Kopf dort gesehen habe, war ich natürlich, also wusste ich, dass man da, also wurde ein bisschen was mobilisiert, um wieder die Erinnerung an ihn zu wecken, an Hebenstreit und seine Freunde. Aber vielleicht noch dazu ein Punkt, also es gab dieses lange Verschweigen dieser Bewegung. Als dann 1918 die Republik gegründet wurde, die österreichische, gab es zumindest in Wien wieder ein Revival. Also man hat wieder die Wurzeln der republikanischen Ideen gesucht, und es gab einige Leute und Publizisten, die Wiener Jakobiner wieder ausgegraben haben. Und es gab Beiträge in der Arbeiterzeitung, also von der sozialdemokratischen Arbeiterzeitung. Und dann natürlich 1934 und durch die Nazizeit wurde das wieder alles weggekehrt. Und die einzigen Österreicherinnen und Österreicher, die sich ein bisschen dann in den 40er, 30er, 40er, 50er Jahren noch bis in die 60er Jahre als Einzige gekümmert haben um das Thema, waren Exilierte, Exilösterreicher. Also Walter Grab Ernst Wangermann, Edith Rosenstrauch, also das waren alle, die haben irgendwie versucht, also kamen eher aus der KP teilweise, haben versucht, das positive Österreich, nachdem so viel Negatives in den letzten Jahren zu spüren und quasi aufs Brutalste zu spüren gewesen ist, haben versucht, irgendwie eine positive Vergangenheit zu finden. Ja, und haben halt Bücher publiziert über die Jakobiner und Recherchen betrieben, etc. Also quasi im widerständigen Österreich, so klein es auch war, im Exil Österreich, so groß es auch war, da lebten diese Geschichten weiter.